Anlässlich des Bedeutsamenfestes im Oktober wurden den Kindern der Kleinst- und Kleinkinderheime sowie der Waisenheim-Grundschulen und Oberschulen im ganzen Land eine große Fürsorge erwiesen. Der verehrte Marschall Kim Jong-un schickte ihnen Wattejacke, Turnanzug, Schuhe usw. als Geschenk.